Die Armenier-Resolution des Bundestages belastet die deutsch-türkischen Beziehungen seit Wochen. In türkischen Regierungskreisen ist man offenbar zufrieden mit der jüngsten Stellungnahme der Bundesregierung. Jetzt erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert die Haltung der Kanzlerin Rebecca Lühr fast zusammen. Die Bundesregierung distanziere sich nicht von der Armenien-Resolution des Bundestages, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Er fügte aber hinzu, ein Entschließungsantrag des Bundestages wie der zu Armenien von Anfang Juni sei nicht rechtsverbindlich. Der linken Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi sagte zur Stellungnahme Seiberts: Es ist eine faktische Distanzierung. Im SWR erklärte Gysi seine Auffassung mit eben jenem Hinweis des Regierungssprechers, die Resolution sei nicht rechtsverbindlich. Der linken Politiker mutmaßte, dass der türkische Präsident Erdogan Druck auf die Bundesregierung ausgeübt habe. Der CSU-Außenpolitiker Hans-Peter Uhl stellte vor wenigen Minuten in diesem Programm klar: Es war natürlich ein Völkermord und diese Auffassung vertritt auch jeder im Bundestag, inklusive jeder in der Bundesregierung. Es ist ein politisches Signal und es gab von Anfang an und gibt es auch heute noch gute Argumente für die Setzung eines Signals dieser Art und auch gegen die Setzung eines Signals dieser Art. Sie können sich vorstellen, dass handelnde Politiker der Bundesregierung eher dazu neigen, diese Dinge als Störfeuer für ihr Gestaltungshandeln im Umgang mit der Türkei betrachten, was ich verstehen kann. Es gibt gute Argumente für eine solche Resolution und gegen eine Resolution, das ist unbestritten. Soweit Hans-Peter Uhl. Das heutige Treffen zwischen den EU-Außenministern und dem türkischen Europaminister wird nicht leicht. Für die Außenminister, weil sie keine einheitliche Linie vertreten. Für die türkische Regierung, weil sie die Europäische Union nicht zu sehr verärgern darf. Aus Brüssel, Malte Pieper. Es wird darauf ankommen, die jeweiligen Positionen deutlich zu artikulieren. Doch genau da liegt wiederum auch das Problem im deutlich artikulieren. Einige sprechen deshalb von verbaler Abrüstung auf beiden Seiten, die Not tue. Luxemburgs Außenminister Asselborn nennt es Tauwetter, auf das man setzen müsse. Sein slowakischer Kollege Lajcak wirbt für eine Normalisierung der Beziehungen. Und der Vertreter Ungarns warnt gar, wer die Stabilität der Türkei angreift, der setzt auch die Sicherheit Europas aufs Spiel. Denn die Türkei stoppe nun mal den Strom der Migranten. Auf der anderen Seite steht genauso fest Österreich mit seiner Position und die lautet: sofortiger Abbruch der Beitrittsverhandlungen. Zwischen diesen Polen müssen die Außenminister einen vertretbaren Mittelweg finden. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat das geplante TTIP-Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA für endgültig gescheitert erklärt. DGB-Chef Rainer Hoffmann zieht in den Informationen am Morgen eine gleiche Bilanz. Wir sehen, dass bei TTIP die Verhandlungen nicht nur stocken, sondern nach meiner Auffassung sind sie in der politischen Realität gescheitert. Das hat damit zu tun, dass die Amerikaner auf der einen Seite überhaupt nicht bereit sind, sich zu bewegen. Und auch die Kommission hat sich bislang schwer getan, dass wir Fortschritte erzielen, um zu einer sozialen und gerechten Gestaltung des internationalen Handels zu kommen. Wie gesagt, TTIP ist nach meiner Auffassung an der politischen Realität gescheitert und die politische Realität hat ganz viel damit zu tun, dass es einen großen Vorbehalt in weiten Teilen der Bevölkerung gibt. Das gilt auch für die Gewerkschaften. Soweit der DGB-Chef in diesem Programm. Starke Verluste für die rot-schwarze Regierungskoalition und ein gutes Ergebnis für die AfD. Mit diesen Aussichten könnte Mecklenburg-Vorpommern morgen einen neuen Landtag wählen. Darüber habe ich in dieser Sendung mit Christian Nestler gesprochen. Der Politikwissenschaftler lehrt an der Universität Rostock. Wir haben hier ein bisschen den Effekt, den wir auch in Sachsen-Anhalt hatten, eine verhältnismäßig starke AfD, die eben genau dieses Überthema, was eigentlich seit einem Jahr auch medial beherrschend ist, Geflüchtete, Zuwanderung, Integration, für sich nutzt, aber dahinter halt eine sehr viel breitere Themenfacetten präsentiert und halt viele Leute anspricht. Also Wählerinnen und Wähler, die bis 2013 noch verstärkt zur Linken aus Protest gegangen sind, scheinen jetzt eher zur AfD zu tendieren. Noch vor Beginn des G20-Gipfels in China ratifizierte das chinesische Parlament das Pariser Klimaschutzabkommen. Jule Reimer berichtet. Chinas Parlament hat das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Das gab die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua heute, einen Tag vor Beginn des G20-Gipfels im südostchinesischen Hangzhou, bekannt. Nun wird erwartet, dass auch US-Präsident Barack Obama für die USA nachzieht. Obama trifft sich heute in Hangzhou mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. In Deutschland steht noch die formelle Bestätigung durch den Bundestag aus. Nun steigen die Chancen, dass das Abkommen schon 2017 in Kraft treten könnte. Mindestens 14 Menschen starben, Dutzende wurden zum Teil schwer verletzt, als ein Sprengsatz auf einem belebten Markt auf den Philippinen explodierte. Zu den Hintergründen Holger Senzel. Der Sprengsatz explodierte auf einem belebten Nachtmarkt im Zentrum des südphilippinischen Davao. Inzwischen hat sich die islamistische Terroristengruppe Abu Sayyaf zu dem Anschlag bekannt. Sie kämpft in der Region Mindanao für die Loslösung von den Philippinen und ist berüchtigt für die Entführung von Touristen. Nach der Enthauptung mehrerer Geiseln hatte Präsident Rodrigo Duterte eine Militäraktion gegen die Terrorgruppe angeordnet. Dabei starben erst vergangene Woche 15 philippinische Soldaten. Duterte sprach im Morgengrauen in Davao von einem Zustand der Gesetzlosigkeit. Er werde nun Soldaten einsetzen, um Durchsuchungen durchzuführen. Auf Flughäfen wurden die Kontrollen verschärft. Der usbekische Präsident Islam Karimov ist tot und wird heute wohl beerdigt. Hermann Krause. Zahlreiche ausländische hochrangige Politiker werden an der Beerdigung teilnehmen. Aus dem benachbarten Afghanistan kommt der Präsident. Wladimir Putin sprach der Familie sein Beileid aus. Michail Gorbatschow würdigte Karimov als talentierten Politiker. Das sehen Menschenrechtsorganisationen allerdings anders. Nach Auskunft von Amnesty International hat der Diktator in seiner 30-jährigen Amtszeit immer wieder Oppositionelle foltern und ermorden lassen. Wer der Nachfolger Karimovs sein wird, ist zur Stunde noch unklar. Gewählt wird in 3 Monaten.